Hey und willkommen zu meinem Podcast. Heute schauen wir uns ein Thema an, das viel größer ist als auf den ersten Blick. Napster, die Plattform, die Ende der 90er Jahre die gesamte Musikindustrie erschütterte. Damals war es völlig normal, CDs zu kaufen oder Songs im Radio aufzunehmen, wenn man sie besitzen wollte. Und genau in dieser Zeit bemerkte ein 18-jähriger Programmierer namens Sean Fanning, dass es online kaum Möglichkeiten gab, Musik einfach und schnell zu finden. Also entwickelte er eine Software, die später als Napster bekannt wurde. 1999 ging das Programm online und plötzlich konnten Millionen Menschen Musikdateien miteinander teilen. Kostenlos, direkt und ohne irgendwelche Einschränkungen. Innerhalb von wenigen Monaten hatte Napster über 80 Millionen Nutzer. Es fühlte sich für viele wie eine riesige, grenzenlose Musikbibliothek an, die zum ersten Mal das ermöglichte, was wir heute selbstverständlich finden: sofortigen Zugriff auf Musik. Doch genau dieser einfache Zugang führte zu massiven Problemen. Napster funktionierte über ein Peer-to-Peer-System, also nicht über einen zentralen Server, sondern über die Computer der Nutzer selbst. Jeder konnte Songs teilen, egal ob legal oder nicht. Und die meisten Songs, die geteilt wurden, waren natürlich urheberrechtlich geschützt. Für die Musikindustrie war das eine Katastrophe. Musiker und Plattenfirmen erlitten Verluste in Millionenhöhe und sahen ihr gesamtes Geschäftsmodell bedroht. Es gab riesige Gerichtsverfahren. Berühmt wurde vor allem der Konflikt mit der Band Metallica, die Napster öffentlich angriff und symbolisch für den Kampf der Künstler stand, die um ihre Einnahmen fürchteten. Nach jahrelangen Prozessen wurde Napster schließlich gezwungen, seinen Dienst einzustellen. Aber obwohl Napster gestoppt wurde, ließ sich das digitale Teilen von der Musik nicht mehr zurückzudrehen. Viele andere Plattformen wie Kazaa, LimeWire und später auch iTunes oder Spotify hatten durch Napster eine Art Vorlage, wie moderne digitale Musikverteilung funktionieren könnte. Heute, über 20 Jahre später, kann man das ganz klar sehen, welchen Einfluss Napster hatte. Es hat sich nicht nur gezeigt, dass Menschen Musik online hören wollen, sondern dass sie einen schnellen, günstigen und einfachen Zugang erwarten. Ohne Napster wären Streamingdienste wie Spotify, Apple Music, YouTube Music oder Deezer wahrscheinlich viel später entstanden oder hätten sich anders entwickelt. Die Musikindustrie musste sich komplett neu erfinden. Statt CDs zu verkaufen, verdienen Labels und Künstler heute ihren größten Teil über Streams, digitale Verkäufe und Live-Auftritte. Gleichzeitig hat Napster eine wichtige Diskussion über Künstlerrechte ausgelöst, nämlich wie Musiker im digitalen Zeitalter fair bezahlt werden sollten. Bis heute ist das ein Thema, über das viel gestritten wird. Am Ende lässt sich sagen, Napster war zwar eine Plattform, die es in ihrer ursprünglichen Form nicht mehr gibt, aber sie hat ein neues Zeitalter der Musik eingeläutet. Die Art, wie wir heute Musik konsumieren, existiert vor allem wegen dieser einen Idee eines 18-jährigen Jungen aus dem Jahr 1999. Und genau das macht Napster zu einem der wichtigsten Kapitel in der Geschichte der digitalen Musik.